Tage erlebt in den letzten Wochen. Aber heute ist vielleicht der bewegendste von allen. Um Mitternacht begehen wir in einem festlichen Akt die Neuvereinigung Deutschlands. Radio 100 hat diesen Prozess mit seiner Berichterstattung kritisch begleitet. Viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben die Schaffung eines neu vereinten Deutschlands mit Unbehagen betrachtet. Doch gerade für uns Journalisten gilt es, sich der Realität zu stellen. Ich denke, gerade auch wir haben mit unserer Berichterstattung, mit unseren unermüdlichen Reportern vor Ort viel dazu beigetragen, ein kritisches Bewusstsein zu schaffen. Ein kritisches Bewusstsein, das ein notwendiges Gegenstück darstellt zum nationalen Taumel, von dem es leider auch zu berichten gab. Dazu gehört auch, dass unsere kritische Berichterstattung immer mit einem Schuss Frechheit gewürzt war, denn genau das macht unser Programm ja aus. Für diese Leistung möchte ich mich von dieser Stelle aus nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Auch heute wieder wird Radio 100 mit seinen unkonventionellen Reportagen dabei sein. Der heutige und morgige Tag bedeuten den Beginn einer neuen Epoche in der deutschen Geschichte. Erlauben Sie mir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Zusammenhang ein Wort unseres Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zu zitieren. Er sagte einmal: Ich bin ein Deutscher, wie ein Franzose oder ein Russe ist. Wäre ich ein Spanier und lebte im 18. Jahrhundert, so wäre ich nicht der, der ich nun mal bin. Diese Worte unseres Bundespräsidenten gemahnen uns an die Geschichtlichkeit des Menschen. Eine Geschichtlichkeit, die in ihrer großen historischen Stunden ihren Höhepunkt erfährt. Heute und morgen erleben wir so eine große historische Stunde. Ich lade Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dazu ein, diese Stunde gemeinsam mit Radio 100 zu verbringen. Wie Sie wissen, hat sich der Bundeskanzler spontan entschlossen, schon heute nach Berlin aufzubrechen. Seitdem er heute Morgen in Braunschweig im offenen Mercedes aufgebrochen ist, säumen Tausende die Straßen. Wir haben diesen Tag kritisch begleitet und werden es auch morgen tun. Eines kann man aber wohl schon jetzt sagen. Die seit heute Mittag überall stattfindenden spontanen Feiern machen den 2. Oktober zum wahren Tag der deutschen Einheit, jenseits der regierungsamtlich verordneten Jubelfeste. Mit diesen Feiern wird Trennendes überwunden und damit gebe ich zurück an unser Studio und unsere Reporterinnen und Reporter vor Ort. Dies war eine Ansprache des Radio 100-Intendanten Ernst Trudeau anlässlich der Vereinigung Deutschlands heute Nacht um 0 Uhr. Im Programm hier bei Radio 100 geht es weiter mit der aktuellen Berichterstattung. Ja, schönen guten Abend. Deutschland, ich soll Sie heute durch diese Stunde begleiten. Mein Name ist Frank Zeimes, doch zum Beginn unserer Kunstrausstellung erst noch der neueste Verkehrshinweis. Die Verkehrslage, wie schlimm sie immer gewesen sein mag an diesem heutigen deutschen Tag, hat sich wieder normalisiert. Ja, ich sag mal ganz kurz, was im Kunstrausch heute vorkommt. Wir sind weiter dabei, um den Kanzler auf seinem Triumphzug von Braunschweig bis nach Berlin zu begleiten. Und wir wissen ja alle, dass heute der große Tag der Wiedervereinigung ist. In dieser Stunde zwischen 18 und 19 Uhr soll Bundeskanzler Kohl auf dem Alexanderplatz hier in Berlin eintreffen. Wir werden davon berichten. Weiter wird es Berichte geben aus Rom, Wien vom Alexanderplatz, wie gesagt, und Hintergrundinformationen von diesem deutschen, der deutsche, deutschesten der deutschen Tage. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik. Ja, liebe Deutsche, nach dem Zeitplan sollte jetzt schon unser Bundeskanzler auf dem Alexanderplatz sein. Wie wir eben vom Alex hören, ist das aber nicht der Fall. Ich rufe jetzt unseren Radio 100 Hubschrauber, der den Kanzler seit Braunschweig auf seinem Triumphzug bis nach Berlin begleitete. Hallo Paul Schulz, wo befindet sich der Kanzler jetzt und was ist vorgefallen? Ja, hallo Senderhaus, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns jetzt mit dem Radian 100 Hubschrauber über der Glienicker Brücke und direkt unter uns befindet sich im Moment auch der Wagen von Kanzler Helmut Kohl, der offene, schwarze Mercedes-Benz. Seit Braunschweig steht der Kanzler im offenen Wagen und grüßt seine an der Landstrecke massenhaft versammelten Landsleute mit dem Pinke-Pinke-Gruß, dem ausgestreckten Arm und der Hand, an der sich Daumen und Zeigefinger reiben. Immer wieder kommt der Wagen zum Stehen, denn die Begeisterung kennt keine Grenzen und so wurden oft die Absperrungen überrannt, hielten die Ketten von Bundesdeutscher und Volkspolizei nicht mehr. Oft wollen Leute dem Kanzler die Hand geben, manche ihm Blumensträuße überreichen, die nächsten, dass er ihre Kinder berührt. Gerade jetzt wieder ist ein großer Menschenpulk um das Kanzlerauto versammelt. Ich kann von hier oben nicht genau erkennen, was da unten vor sich geht, aber es sieht so aus, als hätte die Polizei die Sache bald wieder im Griff. Wie dem auch sei, sicherlich wird es auf dem Weg nach Berlin oder nach Berlin hinein noch oft zu Stockungen kommen und so wird sich die Ankunft des Kanzlers am Alexanderplatz weiterhin verzögern. Für alle, die den Kanzler auf seinem Weg durch Berlin begrüßen wollen, sage ich schnell noch einmal die Route des Triumphzuges durch. Nachdem wann sie erreicht ist, wird der Kanzler weiterfahren über unter den Eichen, dann Schlossstraße, Rheinstraße, Hauptstraße, Potsdamer Straße und dann in den ehemaligen Ostsektor der Stadt über die Leipziger Straße entlang dem Kohl-Genscher-Platz, früher Marx-Engels-Platz, zum Alexanderplatz gelangen. Ich gebe zurück ans Funkhaus. Ja, vielen Dank, Paul Schulz im Hubschrauber. Und wir gehen gleich weiter zum Alex. Ich glaube, diesmal hat die Schaltung geklappt. Ich rufe Peter Wiedlowski. Was ist mit der riesengroßen Menschenmenge am Alex? Ja, es ist ein sonniger Tag, meine Damen und Herren. Nicht nur hier auf dem Alex, sondern, aber das werden Sie ja sicher gerade selber erleben, sondern hier in ganz Deutschland. Ja, sonnig sind auch die Gemüter, denn es ist ein besonderer Tag für die Menschen hier. Eigentlich sollte jetzt schon unser Bundeskanzler und langjähriger Gewinner nicht nur der Wahl, sondern auch Gewinner der Herzen hier drüben, sollte eigentlich schon unser Bundeskanzler Helmut Kohl auf dem bunt geschmückten Platz und auf der Tribüne stehen. Die Gläser stehen bereit und auch die Mikros sind schon längst justiert. Doch müssen wir uns wohl noch ein wenig gedulden. Die Menge erfrischt sich inzwischen auf dem über und über mit Deutschlandflaggen geschmückten Alex mit Brause, Club und Koka und hausgemachten Thüringer Würstchen. Neben mir habe ich die Michaela. Hallo Michaela, du wartest hier schon seit heute Morgen früh auf unseren deutschen Kanzler. Wie ging es dir denn so? Ich bin schon ganz früh heute Morgen hier in Ost-Berlin angekommen und mit meinen ganzen Freundinnen sind wir gereist hierher, weil wir unbedingt Helmut treffen wollen. Ich bin ganz nervös, ich bin auch schon zwischendurch mal in Ohnmacht gefallen, aber auf jeden Fall bin ich... Ich hoffe, dass er bald kommt. Ja, du hast auch deinen Tribünenplatz verloren, ja. Ja, das, weil ich in Ohnmacht gefallen bin, dann bin ich abtransportiert worden, aber davon weiß ich gar nicht richtig viel. Aber auf jeden Fall bin ich ganz aufgeregt. Ja, und Michaela ist nicht die Einzige, die ihr Herz seit Stunden für das große Ereignis schlagen lässt. Mit ihr warten noch tausend andere. Aus dem Alexanderplatz quälen die Zuhörerschlangen in langen, großen Strömen in die Nebenstraßen. Selbst auf der sonst so biederen Weltuhr hier am Alex sitzen die Menschen in Menschentrauben und blockieren die Zeiger. Denn hier ist wirklich die Zeit stehen geblieben. Hier in der Stunde Null. So etwas hat Berlin schon seit einem halben Jahrhundert nicht mehr erlebt. Aber erstmal zurück ins Studio für Radio 100, Peter Wiedlowski vom Alexanderplatz in Berlin. Ja, das kann man sich natürlich vorstellen, dass junge deutsche Mädchen von dieser großen Stunde mitgenommen sind. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik und ich bedanke mich erstmal schon mal bei Peter Wiedlowski. Place. If only I could dann weiter auf Radio 100 mit unserer Berichterstattung von der Deutschen Vereinigung. Nicht nur hier in Berlin, sondern auch auf der ganzen Strecke von Braunschweig bis nach Berlin wird heute gefeiert, ganz klar. Der Kanzler brach heute Morgen pünktlich um 10 Uhr in Braunschweig auf. Bei strahlendem Wetter, echtem Kanzlerwetter, säumten Zehntausende von Deutschen den Pfalzplatz, auf dem das Denkmal Heinrichs des Löwen steht und von dem Helmut Kohl startete, um, wie er der Presse versicherte, bis Berlin stehend im offenen Mercedes sein Volk zu grüßen. Darauf angesprochen, ob das nicht zu anstrengend sei, sagte der Kanzler, dass jeder, also auch er, Opfer für die Vereinigung bringen müsse. Anderthalb Stunden später erreichte der Kanzler die ehemalige Zonengrenze bei Helmstedt, hielt dort eine kleine Ansprache, um sich dann wieder zügig auf den Weg zu machen. Aus der Etappe nach Berlin hier ein Bericht aus Michendorf. In unserem Studio sitzt Enno Bohlmann und er berichtet davon, dass der Kanzler um 4:30 dort ankam. Also Enno Bohlmann, bitteschön. Ja, hallo, hier ist Michendorf. Wir stehen hier auf der wunderbar gelegenen Raststätte in Michendorf. Eine festlich geschmückte Autobahnraststätte und eine jubelnde Menschenmenge empfingen vor gut einer Stunde unseren Bundeskanzler. Hier in Michendorf, das einladend in der Senke zwischen Sediner See und dem alten Erholungsort Kaput erbaut wurde, hier in Michendorf also, hat unser Kanzler und sein Gefolge mit fast 60-minütiger Verspätung den planmäßigen Stopp gemacht. Stehend in einem offenen Mercedes-Benz fuhr unser Kanzler durch die begeisterte Menge. Tausende und Abertausende waren mit ihren Trabis, ihren Wartburgs, ihren Skodas oder auch mit ihren neu erworbenen Westwagen gekommen, um dabei zu sein, wenn der Kanzler auf der Raststätte Michendorf zu seinem letzten Auftanken Halt machen würde. Schon in den frühen Morgenstunden war die Schlange der parkenden Autos auf beiden Seiten der Fahrbahn bis zu 15 Kilometer lang. Bis ganz nach Babelsberg sollen jubelnde Deutsche aus dem nunmehr einem Vaterland stehen, um dem Kanzler ein frohgelauntes und fröhliches Geleit auf den letzten Kilometern bis zum Brandenburger Tor zu geben. Man muss hier nochmal nachdrücklich betonen, allen Unkenrufen und Schmähungen zum Trotz, die in dem heutigen Tag der Freude ein nationalchauvinistisches Spektakel sehen möchten, um Deutschland in Misskredit zu bringen, all diese böswilligen Verleumdungen wurden heute glänzend widerlegt. Fröhliche Menschen überall, es ist ein ausgelassenes Volksfest, das hier stattfindet. Jeder der Abertausenden möchte dem Kanzler persönlich danken für das, was er getan hat, für uns alle getan hat. Da spielten sich rührende Szenen direkt vor den Kameras und Mikrofonen auf. Auch vielen ausländischen Beobachtern standen dabei Freudentränen im Gesicht. Es herrschte eine herzliche Menschlichkeit, die alle mitriss. Klar, dass bei dieser Freudenfeier der Zeitplan ganz aus den Fugen geriet, aber wer mag schon an solch einem Tag an Zeitpläne denken? Die Menschen wollten einfach nur bei ihrem Kanzler sein und wer möchte es unserem Kanzler verdenken, dass er immer wieder halten ließ, um sich mit den Menschen, denen er die Freiheit gebracht hat, gemeinsam und herzlich zu freuen. So ein Tag, so wunderschön wie heute, das Lied des 9. Novembers, die heimliche Nationalhymne, es wurde immer wieder angestimmt. Um 5:30 ging dann die Fahrt zum Brandenburger Tor weiter. Als der Kanzler losfuhr, gab es noch einmal tosenden Jubel. Vielleicht kann uns die Regie das mal kurz einspielen. Wir haben die unbeschreibliche Begeisterung gehört. Der Kanzlerwagen verschwand förmlich in einem Meer von Deutschlandfahnen. Hier in Michendorf wird immer noch ausgelassen gefeiert. Und damit gebe ich zurück ins Funkhaus. Ja, vielen Dank an Enno Bohlmann in Michendorf. Und es wird natürlich nicht nur dort gefeiert, wo der Kanzler ist, sondern in ganz Deutschland. Und Deutschland ist groß. Deswegen rufe ich jetzt Leipzig. Leipzig, das ist die Stadt unserer deutschen Helden. Diejenigen, die die Wiedervereinigung eingeleitet haben. Und in Leipzig habe ich Harald Haberti. Harald Haberti, was ist in Leipzig heute passiert? Ja, hallo Berlin. Berlin, hören Sie mich? Berlin? Ja, hallo Berlin, hallo Radio 100 und hallo Radio 100 Hörer. Leipzig hat heute, und das kann man ohne große Übertreibung sagen, einen tollen Tag erlebt, einen Tag voller Musik und Freude. Der Tag begann für viele Leipziger schon in den frühen Morgenstunden, denn in der Heldenstadt der Deutschen Revolution veranstalteten viele Vaterlandsvereine Frühschoppen, bei denen zwischen Bier und Brezeln der Tag der Deutschen Einheit begonnen wurde. Erster Höhepunkt dieses Tages aber war sicherlich die Andacht in der restlos überfüllten Thomaskirche, weshalb die Andacht dann auch nach draußen verlegt werden musste. Kein geringerer als Reichspfarrer Meyer hielt diese Andacht, genau jener Pastor also, der schon frühzeitig aus der Revolution in der ehemaligen und sogenannten DDR eine deutsche Revolution machte, indem er den Gesellen des neuen Forums seine Kirche nicht öffnete. Und das schon zu SED-Zeiten, weil er in ihnen die größte Gefahr für eine deutsche Vereinigung sah. Besondere Ergriffenheit packte die Menschen, als Ebeling in sein 4-Bit-Gebet auch all jene Deutsche einbezog, die noch nicht dem deutschen Staatenverbund angehören. Doch hören Sie selber, was Meyer sagte. Und Gott schütze auch unsere Brüder und Schwestern, die über die Welt zerstreut sind und in dieser frohen Stunde nicht bei uns im Reiche sein können. Gott schütze die 300.000 Deutsche in Dänemark, die 150.000 Deutsche in Belgien, die 300.000 Deutsche in Luxemburg, die 1,5 Millionen Deutschen in Frankreich, die 280.000 Deutschen in Italien, die 800.000 Deutschen in Polen, die 53.000 Deutschen in der CSSR, die 2 Millionen Deutschen in der UdSSR, die 400.000 Deutschen in Rumänien und die 250.000 Deutschen in Ungarn. Gott schütze und behüte sie und lasse leuchten sein Antlitz über ihnen. Amen. Ja, nach dieser zweifellos ergreifenden Andacht ging es heute in Leipzig, in der hellen Stadt der deutschen Revolution, weiter mit der großen Kundgebung auf dem ehemaligen Karl-Marx-Engels-Platz, der heute umgenannt wurde in den Platz der Prager Botschaft. Hunderttausende kamen aus nah und fern, um Theo Weigel, Kardinal Ratzinger und den Chef der Deutschen Bank Pohl zuzuhören und mit ihnen zu feiern. Der Platz war festlich geschmückt, überall auf den Straßen hing Eichenlaub, das aus deutschen Forsten kostenlos von der Reichsbahn nach Leipzig befördert wurde. Auch nicht zu übersehen war das riesige Meer von Deutschlandfahnen. Als Weigel, Ratzinger und Pohl durch eine Gasse auf dem Platz der Prager Botschaft auf die Haupttribüne zufuhren, nahmen alle Anwesenden die Hüte ab und sangen aus voller Brust: Ich hab mich dir ergeben mit Herz und Hand. Und kleine Kinder schwangen dazu Fähnchen, auf denen 1000-Mark-Scheine abgebildet waren. Ja, meine Damen und Herren, seit der Hauptkundgebung feiern hier auf den Straßen Leipzig Hunderttausende von Menschen den Tag der deutschen Einheit. Bei herrlichstem Kanzlerwetter erklingt an allen Ecken der Stadt das Deutschlandlied, spielen Kapellen auf und liegen sich wildfremde Menschen in den Armen. Dieser Tag ist bis jetzt ein großer und ein schöner Tag, ein Tag, der in die Geschichte der Stadt eingeht wird, in die lange Geschichte Leipzigs, als einer der freudigsten, die sie je erlebt hat. Das war für Radio 100 aus Leipzig, Harald Haberti. Ja, ich danke nochmal Harald Haberti und wir denken alle an Leipzig. Leipzig, die Stadt unserer deutschen Helden. Hier ist immer noch Radio 100 mit der Wiedervereinigungsvereinigungsberichterstattung. Ich höre gerade über die Regie von Peter Wiedlowski auf dem Alex. Ist was los, Peter Wiedlowski? Tja, meine Damen und Herren, inzwischen haben auch die Sanitätswagen hier alle Hände voll zu tun. Reihenweise fallen die Menschen hier in Ohnmacht, teils wegen der dieselgeschwängerten Luft, teils vom vielen Appleboy, wie der Pfälzer sagt, der hier extra eingeflogen wurde und teils auch natürlich wegen der von Minute zu Minute steigenden Spannung hier auf dem goldenen Alex. In einer Ecke hat das Sportteam der aktuellen Kamera schon versucht, die Spannung ein wenig mit Aerobic zu lockern. Aber inzwischen ist auch die Vortänzertribüne mit Menschen gefüllt, die den Gewinner 90 und seine Crew aus Bonn live sehen wollen. Sogar auf dem Palast der Republik wurde mir zugetragen, sollen die Menschenmassen warten. Wenn auch das erste Mal in der Geschichte der DDR. Für westliche Ohren etwas ungewöhnlich ertönt es immer wieder sporadisch ein altbekannter Schlachtenruf aus dem Westen. Nur diesmal mit neuem Text. In Sprechchören reimen die Massen fröhlich: He, he, Helmut Kohl, ko, ko, kommst du wohl. Und auch sonst ist es hier eher ausgelassen originell. Denn wer so viele Jahre Mundverbot hatte, darf heute nicht ohne Schadenfreude die auch anwesenden FDJler mit zukunftsweisenden Kommentaren wie Hallo Helmut Jugend HJ begrüßen. Für Radio 100 Peter Wiedlowski vom Alexanderplatz. Ja, danke Peter Wiedlowski, zum Alexanderplatz auch mal zurück ein Dankeschön. Und ich möchte mal ganz persönlich anmerken, die Wiedervereinigung ist nicht nur was für alte Leute, nein, sie ist auch was für die Jugend. Und für die Jugend hat man sich in Zwickau heute etwas ganz Besonderes für die Vereinigung einfallen lassen. Wir haben einen Bericht aus Zwickau von Egon Vorderbeck. Hallo Sportsfreunde, Trabante Infernale, wow, tja meine Damen und Herren, Trabante Vakante, Trabante Brisante. Ab dem heutigen Tag wird Deutschland anders aussehen. Unter dem Ruf ein Volk, ein Auto begann heute das erste Trabante Infernale, ein Tag, der deutsche Straßen sauber machen wird. Ich befinde mich hier auf dem eigens von der Stadt Zwickau geräumten Platz der ehemaligen Lagerhalle der hier ansässigen Trabantenwerke und das erste Mal geht die sensationelle Trabi Car Crash Show von deutschem Boden aus. Trabante Infernale ist mehr als nur splitterndes Glas, zerborstendes Blech. Trabante Infernale, meine Damen und Herren, das ist die Katharsis. Das ist Blutreinigung. Ja, und schon den ganzen Tag strömen hier die Menschenmassen durch die engen Einlässe. Man schätzt, dass mindestens 3000 Aufsichtspersonen bereitstehen und, was offiziell niemand wahrhaben wollte, sie haben alle Hände voll zu tun. Immer wieder hört man Verzweiflungsschreie, als heute Morgen um 10:30 der erste Trabi frisch vom Band von zwei der zusammen 20 Tonnen schweren Drugsters unter meterbreiten Reifen zerdrückt wurde. Raste die Menge, ja, man versuchte die Barrikaden zu durchbrechen, viele Leute fielen in Ohnmacht, aber inzwischen hat man sich etwas beruhigt, cool. Die Menschen sind gelassener geworden. Beim Zwischenprogramm, bei dem die Drugsters von zwei Rampen auf drei aufeinander gestapelte Trabis springen, ertönt nun immer wieder der Ruf, 10 Jahre haben wir auf dich gewartet, nun stirb! Ja, Sie sehen schon, die Stimmung ist sehr aufgeheizt hier. Die Leute gehen mit. Heute Nachmittag herrschte hier ekstatische Zustände, als Trabi Military Meister Gerhard Superbier mit einem sensationellen Sprung und einem auf 6 Zylinder hochgetunten Trabant gleich 2 Feuerreifen schaffte. Das Auto schlug einige Meter weiter in der Sandkuhle auf. Superbier aber war unversehrt und fährt nun schon wieder, Sie können es hören, seine Aufwärmfahrten hinter mir. Sie hören vielleicht seinen Bartrock Roadster, der erste Zweitakter, der die Schallgrenze durchbrechen soll. Aber bis dahin müssen wir uns noch etwas gedulden. Das Rennen ist erst für den Spätabend angesetzt. Die meisten hier auf dem Platz sind auch eher skeptisch, ob Superbier das schaffen wird. Es werden sogar Anstecker verkauft, Wartburg knallt, auch ohne Schall. Aber ich glaube, wir haben da noch etwas ganz Großes vor uns. Ich habe vorhin auch kurz mit Superbier sprechen können, der sehr optimistisch und gelassen ist und offensichtlich in Top-Form. Zu Beginn des Rennens werde ich mich wieder melden und gebe jetzt zurück ins Funkhaus. Ich muss eine Club-Cola trinken. Tschüss, macht's gut. Ja, danke schön, Egon Vorderbeck in Zwickau. Ich gebe gleich weiter mal erstmal ein Stückchen Musik und danach habe ich noch was. Deutschland ist schön und die Vereinigung ist natürlich nicht alles. Was ein richtiger Staat ist, braucht auch ein richtiges Staatsoberhaupt. Heute wurde Richard von Weizsäcker in Rom zum Kaiser gekrönt. Den Krönungsbericht liefert uns Hermann Hahlen live aus Rom. Ja, hallo und guten Abend, liebe Zuhörer in Deutschland, in Berlin, liebe Zuhörer von Radio 100. Wir befinden uns jetzt hier im Petersdom. Auch hier in Rom, an diesem großen und schicksalsträchtigen Tag, hat heute den ganzen Tag die Sonne geschienen. Ein Zeichen, sagten mir römische Freunde, dass den Ereignissen dieser Tage viel Glück beschieden sein wird. Und Glück wird Richard von Weizsäcker, der in wenigen Minuten hier im Petersdom zum ersten deutschen Kaiser im 20. Jahrhundert gekrönt werden wird. Glück wird Richard der Erste vom Heiligen Republikanischen Reich demokratischer und deutscher Nation brauchen. Erinnern wir uns, in dieser frohen Stunde des langen und oft dornreichen Weges, den Richard von Weizsäcker und mit ihm das deutsche Volk beschritt. wie sich nach langen und zähen Auseinandersetzungen zwischen dem Hause Habsburg und dem Hause Weizsäcker um die Echtheit des weizsäckerschen Adelstitels und damit um die Berechtigung der Thronbesteigung das deutsche Volk in einem Plebiszit dafür entschied, Richard von Weizsäcker zum deutschen Kaiser zu machen. Erinnern wir uns auch an den oft mühsamen Streit zwischen dem Heiligen Stuhl und den deutschen Vertriebenenverbänden darüber, wer Richard von Weizsäcker krönen darf. Während Rom die Auffassung vertragt, dass dieses Vorrecht nur dem Heiligen Vater zustehe, betonte der Vertreter der Vertriebenenverbände Hupka immer wieder, dass genau dies in diesem Falle nicht zuträfe, da Papst Johannes Paul II. Alias Karol Wojtyla ein Pole sei und ein Pole schlechterdings einen deutschen Kaiser krönen könne, jedenfalls so lange, wie sich die deutsche Ostgrenze nicht auf der Höhe von Königsberg bewege. Doch auch dieser Streit konnte vor wenigen Tagen mit einem Kompromiss beigelegt werden. Ein Kompromiss, mit dem alle Beteiligten leben können. So darf heute zwar Karol Wojtyla Richard von Weizsäcker krönen, allerdings nur unter der Bedingung, Deutsch zu sprechen. Und, meine Damen und Herren, erinnern wir uns auch, wie Richard von Weizsäcker, der von seinen Landsleuten liebevoll Richie Cäsar gerufen wird. Nein, dafür scheint doch keine Zeit mehr zu sein, denn in diesem Moment betritt Richard von Weizsäcker mit seinem Gefolge den Petersdom und schreitet genau in diesem Moment auf den Altar zu, um die Kaiserkrone, den Reichsapfel und das Zepter in Empfang zu nehmen. Ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass dies ein großer Augenblick nicht nur in der deutschen Geschichte ist, nein, sondern auch in der Geschichte, überhaupt in der Weltgeschichte. Und Richard von Weizsäcker scheint sich dessen bewusst. Stolz und aufrecht schreitet er auf Karol Wojtyla alias Johannes Paul II. Zu, an seiner Seite seine Gemahlin, die er eigenhändig zur Kaiserin krönen wird, und zwar mit einer Krone, die aus dem Gold aus den Kellern des SED-Stadtratsgebäudes gefertigt ist. Während Richie Cäsar über einem eleganten dunkelblauen Zweireiher eine lange dunkelrote Robe aus Samt trägt, am Kragen besetzt mit edlen Pelzen, ist seine Frau ganz in Weiß gewandet. Auch sie hat eine Robe, allerdings aus Brüsseler Spitzen. Getragen werden die Roben übrigens von deutschen Jungen und Mädchen aus allen Provinzen des Reiches. Jede Provinz durfte seine besten Schüler im Deutschaufsatzschreiben nach Rom schicken. Und jetzt ist es soweit, meine Damen und Herren, die eigentliche Krönungszeremonie beginnt. Nun lasset uns beginnen. Und Jesus sprach zu den Philistern: Nehmet die Krone und traget sie auf eurem Haupte. Hiermit gebe ich dir, Richard von Weizsäcker, die Krone des Kaisers und mache dich zum Kaiser Richard den Ersten von Deutschland. Mögest du sie in Gottes Namen mit Ehrfurcht und Gewissen tragen und im vereinigten deutschen Landen Glück und Segen bringen. Lasset uns beten. In libido ex communisti dubio pro reo manus manum lavat in hoc signo vinces Ricardo uno capitano a Germanie in patria filii et spiritus sancti. Amen. Meine Damen und Herren, Deutschland hat wieder einen Kaiser. Es lebe Kaiser Richard der Erste. Dass es uns heut so schön gelinget, auf den wir stimmen mit euch ein, uns kann es so wie euch erfreuen. Ja, vielen Dank an den Kollegen Harlen in Rom. Ganz Deutschland freut sich. Auch von hier ein herzliches Salut, Glück und Segenswünsche an unser deutsches Kaiserpaar. Ja, hier ist immer noch Radio 100 mit der Vereinigungssonderberichterstattung. Pfarrer Ebeling hat es heute in Leipzig gesagt. Es gibt viele Deutsche, die nicht in den Grenzen unseres geliebten Reiches leben dürfen. 7 Millionen von ihnen leben in Österreich. Und auch die Österreicher, denke ich einmal, haben ein Recht, in einem richtigen Reich zu leben. Heute gab es in Österreich natürlich auch Feierlichkeiten zur deutschen Vereinigung, die sich natürlich auch mit vielen Hoffnungen verbinden. Wir hören dazu einen Bericht von Franz Schrammel aus Wien. Ja, servus Berlin, servus Deutschland daheim an den Volksempfängern. Tja, ein wahres Kaiserwetter ergießt sich heute über die Hauptstadt der Alpenrepublik. Zu Tausenden dicht gedrängt hat sich ganz Österreich scheinens auf den Weg begeben, um hier am Opernplatz die Heimholung zu feiern. Eine Woche nur benötigte die VF, die Vaterländische Front, und die WJ, die Waldheim-Jugend, um diesen historischen Tag vorzubereiten. Der Platz ist in ein Meer schwarz-rot-goldener Standarten getaucht und ja, soeben treffen die ersten Prominenten ein, gilt es doch, die Rede des designierten Anschlusskanzlers Kurt Waldheim beizuwohnen, der im Laufe der nächsten Stunde vor der Oper in die Mikrofone zur Weltöffentlichkeit sprechen wird. Aus verdammt gut unterrichteten Adelskreisen wurde bekannt, dass es sich dabei um eine flammende und zutiefst selbstbewusste Erklärung handeln soll. Nun sehe ich auch Dr. Jörg Haider von der FPÖ. Das Burgenland ist vorerst noch, wie lange fragen sich hier die Journalisten, durch Hans Siepöth, SPÖ, präsent. Hinter ihm der Salzburger ÖVP-Vertreter Dr. Hans Katschenthaler. Und ich erkenne deutlich Dr. Josef Kreiner aus der Steiermark, gefolgt von den Vertretern der Rüstungsschmiede Voestalpine. Mit stolzen Schritten machen sich auch der Vorstand der österreichischen Staatsbank mit den Herren Blom und Messerschmidt auf den Weg zur Ehrentribüne. Doch ich höre, ich muss abgeben, das wäre es vorerst aus Wien. Es grüßt Franz Schrammel für Radio 100. Ja, vielen Dank nach Wien an Franz Schrammel. Wir werden die 7 Millionen österreichischen Deutschen nicht vergessen. Aber ich höre gerade, der Hubschrauber, unser Hubschrauber von Radio 100, der dem Kanzler auf dem Fuße folgt, hat etwas zu berichten. Ich rufe den Hubschrauber Paul Schulz, bitte. Ja, hallo, hier ist wieder der Radio 100 Hubschrauber, der den Kanzler bei seinem Weg durch Berlin begleitet. Das Auto des Kanzlers befindet sich jetzt im Übergang von der Schloss in die Hauptstraße direkt am Magdeburger Platz. Hier ist der Kanzlerkonvoi wiederum aufgehalten worden. Ich kann im Moment nicht sagen, was genau da unten passiert. Sicher von hier zu sehen ist nur, dass sich eine Menschenmenge seinen Weg durch die Absperrung gebahnt hat. Ich sehe ein Transparent, auf dem steht: Magdeburg grüßt Helmut. Es scheint sich also um eine der vielen Delegationen aus ganz Deutschland zu handeln, die extra für diesen Tag nach Berlin angereist sind. Auf der Höhe von Hertie in der Schlossstraße kam es vor wenigen Minuten zu einer weniger schönen Unterbrechung. Versprengte ehemalige ALer wollten sich dort zu einer Blockade formieren. Doch diese Blockade währte nicht lange und eben bekam ich Bericht vom Polizeilagedienst, dass die Störer dingfest gemacht werden konnten. Außerdem bittet die Polizei noch einmal dringend alle Autofahrer, ihren Wagen heute stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da der Verkehr in ganz Berlin zum Erliegen gekommen ist. Ich gebe zurück ans Funkhaus in der Potsdamer Straße. Ja, danke schön, Paul Schulz. Ich höre, am Alex hat sich herumgesprochen, dass der Kanzler bald da sein wird. Ich rufe den Alex zu einem Lagebericht. Hallo Alex. Hallo? Ja, offensichtlich können wir den Alexanderplatz nicht erreichen, deswegen haben wir noch etwas Zeit für eine Meldung. Der deutsche Kardinal Josef Ratzinger hat in Rom am Rande der Krönungsfeierlichkeiten für Baron von Weizsäcker zum deutschen Kaiser Richard I. auch frohe Kunde für die Familie Kohl mitteilen dürfen, heißt es hier in einer Tickermeldung. Der Heiligsprechungsprozess für Irmgard Kohl, der Mutter Helmut Kohls, ist auf dem besten Wege. Sie werden sich sicher an die Vorgeschichte erinnern. Schon bald nach dem 9. November 1989 hieß es, die heilsbringende Kraft des deutschen Kanzlers könne nicht auf irdischer Macht beruhen. Nein, die Vorsehung müsse bei der durch Helmut Kohl gestifteten deutschen Einheit mit im Spiele gewesen sein. Gnadenstiftende Wirkung geht von Gott aus, also müsse Kohl göttlicher Abstammung sein, hieß die kirchenrechtliche Argumentation kurz zusammengefasst. Dies konnte dann Monate später durch die Exhumierung der Irmgard Kohl bewiesen werden. Der Leib der Kohlmutter war im Grabe bis auf die Knochen abgewiesen. Allein ein unversehrtes Hymen, also Jungfernhäutchen, fand sich leuchtend im Grabe. Das Jungfernhäutchen wird mittlerweile im Kohlbau des Deutschen Historischen Museums in Berlin aufbewahrt. Neben der Jungfrauengeburt haben deutsche Kleriker nur noch bewiesen, dass Irmgard Kohlmutter bei der göttlichen Empfängnis des Kanzlers frei von jeder Erbsünde gewesen sein muss. Dass beim Kanzler also auch das Phänomen der sogenannten unbefleckten Empfängnis vorliegt. Lateinisch heißt das Immaculata Vater. Mit der Kohlmutter blieb auch der Kanzler rein, das zur Vorgeschichte. Kardinal Ratzinger teilte zum heutigen Jubeltage mit, dass die Kurie Irmgard Kohl als Selige mit dem heutigen Tag zur Anbetung durch die Christenheit freigegeben hat. Die Heiligsprechung kann am kommenden 17. Juni stattfinden, nachdem durch deutschen Druck der polnische Papst daran gehindert worden ist, Lech Walesa zu kanonisieren. Das leuchtende Hymen von Berlin wurde aber zugleich zur ablassbringenden Reliquie erklärt. Ich versuche jetzt aber nochmal zum Alex durchzustellen. Nein, die Regie, es klappt immer noch nicht. Gut, dann machen wir erst noch ein bisschen Musik. Tag der Freude wollen wir nicht vergessen, dass in Mecklenburg, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen immer noch Mangel herrscht. Und wir alle wissen, dass es noch eine Zeit dauern wird, bis der Wohlstand auch dort eingezogen sein wird. Der Staat tut viel, aber auch der Einzelne kann helfen und oft ist diese kleine Hilfe menschlich viel wertvoller. Darum haben wir auf Radio 100 eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. Die Aktion Radio 100 Hörer helfen Radio 100 Hörern. Dieter Zandt, der Organisator dieser Aktion, sitzt jetzt neben mir. Bitte, Dieter Zandt, berichten Sie. Ja, auf fast allen Gebieten herrscht drüben Mangel, um es mal nostalgisch auszudrücken, drüben an allen Ecken und Enden fehlt es. Viele Hörerinnen und Hörer, ganze Familien haben uns gebeten zu vermitteln zwischen West und Ost, hier eine erste kleine Liste von Gütern, die dort gebraucht werden. So möchte Familie Fuchs aus Haldensleben eine Rolle abwaschbarer Tapeten für ihre kleine Spülecke haben. Familie Wernicke aus Leipzig benötigt dringend Schuheinlagen Größe 38 für ihren 12-jährigen Sohn Rainer. Thorsten Kuzier aus Meißen sucht eine Tagesdecke. Annette Hannemann aus Plauen sucht Umstandskleider, Konfektionsgröße 40-42, sie ist im 7. Monat schwanger. Wolfgang Unger aus Klingenthal sucht zwei Schuko-Stecker und einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Sabine Ratzow sucht eine Stützstrumpfhose, Konfektionsgröße 44-46. Und Frau Glück aus Rostock benötigt Taschentücher mit bringt im Osten Riesenfreude. Viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben schon geholfen. Bei uns in der Reaktion bringen täglich hilfswillige Menschen vorbei, was sie entbehren können. Glückliche Gesichter sind ihnen der Dank. So ist Heiner Klave in Ost-Berlin jetzt stolzer Besitzer eines halbierten Whiskyfasses mit 60 cm Durchmesser. In Greifswald kann jetzt die ganze Familie Stiller am Küchentisch Platz nehmen, dank einer weißen 1,50 Meter langen Kunststoffbank. Herbert Schmidt aus Stralsund braucht sich nicht mehr wegen seiner kahlen Wände zu schämen. Ein 30 x 40 cm großes Gobelin-Stilllebenmotiv Obstkorb mit Windlicht ziert jetzt das Wohnzimmer und ist zum Mittelpunkt des Familienlebens geworden. Gemütlich ist es auch in der Einzimmerwohnung in Marzahn von Jürgen Rutte. Mit Tränen in den Augen lud er sich eine sehr dekorativ bemalte Bauernmilchkanne in den Kofferraum seines Trabis. Wenn Manuela Harting aus Leipzig morgens zur Schule geht, kann sie sich vor bewundernden Blicken kaum noch retten. Der neue Ondulierstab ist ihr Ein und Alles. Für Familie Maron aus Anklam ist endlich der Traum von der Privatsphäre in der Genossenschaftswohnung wahr geworden. Mit ergreifender Dankbarkeit nahm sie zwei beige Falltüren in Empfang. Auch für Peter Schaffer kann die Privatsphäre bald schon Wirklichkeit sein. Gestern konnten wir ihm eine Gardinenstange überreichen, jetzt fehlt bloß noch eine dazugehörige Gardine und er wäre restlos glücklich. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier im Westteil der Stadt eine Gardine übrig haben, kommen Sie zu uns. Alles wird gebraucht. Machen Sie Ihren Landsleuten in Mecklenburg, in Brandenburg, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen eine Freude. Radio 100 sagt Dankeschön. Wirklich eine wunderschöne Aktion. Wir wollen gleich auch einen Hörerwunsch für Radio 100 Hörer von Radio 100 Hörern erfüllen. Für Rainer Wohlrabe aus Pankow spielen wir jetzt Dreamer, denn wir wollen über der materiellen Not nicht vergessen, dass auch die Deutschen ein Recht zu träumen haben. I love you. höre gerade, der Kanzler ist gesichtet worden. Ich gebe direkt an den Radio 100 Hubschrauber. Paul Schulz, wo ist der Kanzler? Ja, hallo von Kraus, hier noch einmal der Radian 100 Hubschrauber. Der Helmut Kohl Triumphkonvoi hat soeben unter großem Jubel der Berliner, der sogar unseren Hubschrauber übertönte, am Potsdamer Platz die ehemalige Sektorengrenze überschritten und befindet sich jetzt auf der Leipziger Straße. Es scheint zügig voranzugehen, sodass, wenn es denn so bleibt, der Kanzler für kurz nach 7 auf dem Alexanderplatz erwartet werden kann. Aber die Geschichte des heutigen Tages lehrt uns ja, dass man mit solchen Vorhersagen vorsichtig sein sollte. Ja, und wenn man vom Teufel spricht, dann kommt ja auch schon. Eben jetzt haben wieder begeisterte Massen die Absperrung durchbrochen und umringen den Wagen von Helmut Kohl. Sie scheinen etwas zu skandieren, doch kann ich hier leider nicht hören. Was? Wir gehen jetzt mit dem Hubschrauber runter, um zu sehen, was vorgefallen ist. Die Menschen scheinen D-Mark, D-Mark zu rufen. Jetzt sehe ich auch warum. Kanzleramtssekretär Schäuble scheint 100 Markscheine unter das Volk geworfen zu haben. Jetzt sehe ich es genauer. Ja, Schäuble wirft 100 Markscheine unter das deutsche Volk, eine nette Geste, wie ich finde, aber in diesem Trubel vielleicht nicht ganz angebracht. Ich gebe zurück ans Funkhaus und melde mich wieder, wenn der Konvoi den Alexanderplatz erreicht hat. Ja, ergreifende Szenen in der Leipziger Straße und jetzt müssen wir einfach zum Alexanderplatz schalten. Peter Wiedlowski, was tut sich da? Man muss doch wissen, dass der Kanzler in der Nähe ist. Ja, inzwischen ist es hier schon ein wenig turbulenter zugegangen, liebe Zuhörer. Vor ein paar Minuten erst hat die aufgebrachte Menge einige geplant eingesetzte Störenfriede der FDJ, die die Tribüne mit Farbbeuteln und stinkenden Eiern beworfen hatten und sonst auch noch versuchten, Streit in der Menge anzuzetteln, auseinandergenommen. Auch einige Stasi-Mitarbeiter wurden von ihren Opfern wiedererkannt. Aber weder die Störenfriede noch die Stasi-Schergen tauchten wieder auf. Sie sind wie spurlos in der Menge verschwunden. Ah. Gerade sehe ich jemand mit einem Fetzen einer FDJ-Uniform vorbeilaufen. Ja, zu lange durften die Bürger der DDR nicht aufbegehren. Dazu kommt noch schon die etwas wie in Rockkonzerten in Trance gesteigerte Euphorie, die von den Liedermachern mit ihren stärkenden Texten von den Playtowers herab nur noch gesteigert wird. Am Funkturm sind gerade, wie mein Kollege berichtet, einige hundert Menschen mit einem Lüftungsgitter in die Tiefe gerast, aber man ist getrost aus Stimmung, denn wer heute stirbt, stirbt als aufrechter Deutscher. Auch wenn Helmut Kohl mit seiner guten Botschaft noch nicht eingetroffen ist. Aber es gibt ja noch so viele Lieder zu singen, bis der Kanzler kommt. Ich weiß nicht, ob man es hört gerade, singen die Menschen hinter mir friedlich, we shall overcome. Ja, alles bekommt ja eben seinen richtigen Sinn. Für Radio 100, Peter Miklowski von Alexanderplatz in Berlin. Ja, danke schön nochmal zum Alexanderplatz. Und Franz Schrammel hat es vorhin aus Wien berichtet. Der Anschlusskanzler Waldheim wollte eine Pressekonferenz abhalten über seine Pläne, Deutschland noch größer zu machen. Und die Pressekonferenz findet im Moment statt. Ich gebe nach Wien. Wir hören Kurt Waldheim. Stolze Österreicher, der Tag ist gekommen. Die Welt blickt zu uns. Nun werden wir mehr sein als nur Mozartkugeln und Gemütlichkeit. Da mögen sich die asylantischen Würmer winden, wie sie wollen. Sie werden Würmer bleiben. Jetzt erst recht. Nun wird sich auch in Österreich von tief nationalen Bewusstsein getragen die Fälle der Entnazifizierung ausbreiten. Österreich, ja, unser Österreich als das Bollwerk deutschen Geistes. Und ich sage euch, wir stehen zusammen in völkischer Tradition. Österreich war bereits ein großes Deutschland, als die Preußen noch kein Wort Deutsch sprachen und Pferdeblut den Heidengöttern opferten. Als in Wien Walter von der Vogelweide sang, war Potsdam ein kleiner slawischer Weiler. Österreich, wir haben einen historischen Auftrag und wir werden ihn pflichtbewusst erfüllen, weil uns die germanische Vorsehung dazu bestimmt hat. Österreich kehrt zurück zum großen deutschen Vaterland, denn gleiches Blut gehört in ein gemeinsames Reich. Lasst uns nun die Würfelbecher der Historie steigen und der Heimholung unserer Alpenrepublik stolz entgegenschreiten. Und nun, aufsitzen, wahre Demokraten, rauf auf die Standarten! das war ja frohe Botschaft aus Wien und es gibt gleich auf diese Botschaft auch noch Reaktionen. Auf dem Alex ist großer Jubel ausgebrochen, als die Rede von Waldheim übertragen wurde und aus Rom erreichte uns eine Nachricht, dass Richard von Weizsäcker nicht von Rom nach Berlin zurückfliegen wird, sondern mit dem Zug über Wien reisen wird, um Österreich gleich mitzubringen nach Deutschland. Ist das nichts? Ich habe auch gerade noch mal mit dem Alex gesprochen. Der Kanzler ist immer noch nicht angekommen. Er ist auf dem Weg stecken geblieben. Aber wir berichten natürlich nach den 19 Uhr Nachrichten weiter. Also bleiben Sie an den Empfängern. Und der Deutsche Kunstrausch, so müssen wir uns einfach nennen, muss sich für heute leider verabschieden. Auf Wiederhören. Hier endet unsere aktuelle Berichterstattung vorläufig. Wir bitten, die technischen Schwierigkeiten zu entschuldigen. Es liegt daran, wir haben heute live vom Prenzlauer Berg gesendet und wie Sie vielleicht wissen, ist die ganze DDR schon mit Glasfieber verkabelt, bloß der Prenzlauer Berg nicht und da gibt es eben noch einige Übertragungsschwierigkeiten. Wir machen jetzt hier erstmal im Funkhaus weiter, bis diese Schwierigkeiten behoben sind mit den Dissonanzen. Radio 100, UKW 103,4 MHz. Dissonanzen.